Nach dem Kentern eines Flüchtlingsbootes vor der libyschen Küste suchen Rettungskräfte noch immer nach Vermissten. Tilman Kleinjung. Wenn die ersten Angaben von Passagieren stimmen, dann werden noch etwa 200 Menschen vermisst. 25 Leichen konnten bereits geborgen werden. Sie wurden gestern zusammen mit rund 370 Überlebenden nach Palermo gebracht. Heute wollen die Einsatzkräfte entscheiden, ob und wie sie die Suche fortsetzen. Denn die Retter müssen ihre Kräfte einteilen. Allein gestern sind nach Angaben der Agentur ANSA 1200 Menschen in verschiedenen Einsätzen gerettet worden. Die private maltesische Rettungsaktion MOAS und die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen teilten auf Twitter mit, dass sie gemeinsam 600 Migranten von einem Boot gerettet hätten, das zu kentern drohte. Auch in diesem Fall handelte es sich um einen völlig überladenen Fischkutter. Es drohte ein ähnliches Unglück wie am Mittwoch, als das Schiff erst während der Rettungsmaßnahmen umkippte. Und nach dem jüngsten Flüchtlingsdrama geht die Diskussion um die EU-Flüchtlingspolitik auch weiter. Der CDU-Politiker Elmar Brok, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Europäischen Parlaments, sagte mit Blick auf die Forderungen nach mehr legalen Einwanderungsmöglichkeiten für Flüchtlinge hier in den Informationen am Morgen: Wichtig ist es, dass die Menschen ihre Zukunft in ihren Heimatländern sehen. Und sie müssen das in einem Gesamtkonzept sehen. Das ist beispielsweise die Zuwanderung auch vom Balkan her, die beendet werden muss, wo es keinen Asylanspruch gibt, über den 40% der Zuwanderung in Deutschland ausmachen. Hier muss man, glaube ich, härter vorgehen, damit diese von vornherein unberechtigten Personen nicht hier Plätze wegnehmen. Aber wichtig ist es auch, diese Leute zu verhindern, dass Schlepperbanden dieses machen können und dass solche Boote aus dem Verkehr gezogen werden. Und die wahre Katastrophe sind doch diese Boote, die dargestellt werden. Und ich glaube, das muss gestoppt werden. Robert Neudeck, Gründer der Hilfsorganisation Grünhelme, sieht die Verantwortung für den Tod von tausenden Flüchtlingen nicht nur bei der EU. Auch afrikanische Regierungen haben Verantwortung dafür, dass die Jugend ihrer Länder davonrennt und dass sie sich nicht darum kümmern. Ich habe immer wieder erwartet, dass irgendwann ein Präsident der afrikanischen Länder, aus denen diese Menschen zu Zigtausenden kommen, sich mal in Lampedusa einfindet und seine Traurigkeit und seine Trauer über diesen Tod solcher vieler junger afrikanischer Migranten ausdrückt. Aber bisher ist diese Erwartung fehlgegangen. Der entlassene Generalbundesanwalt Harald Range hat die Ermittlungen gegen die Journalisten von Netzpolitik.org und seine Kritik an Justizminister Heiko Maas verteidigt. Charlie Grüneberg. Ich wollte nicht wie ein geprügelter Hund vom Hof schleichen, sondern aufrecht durchs Tor gehen, auch um mich nicht strafbar zu machen. So rechtfertigt der entlassene Generalbundesanwalt Range seine öffentliche Kritik an Bundesjustizminister Maas. Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte er, man könne nicht einfach ein Beweismittel austauschen. Damit spielt er auf ein externes Gutachten an, das seine Behörde in Auftrag gegeben hatte, das der Justizminister aber gestoppt hatte. In dem Gutachten war ein Experte zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei Veröffentlichungen des Blogs netzpolitik.org um den Verrat von Staatsgeheimnissen handelt. Nach Ranges Worten habe seine Behörde eine zweite Spiegel-Affäre verhindern wollen. Deshalb habe man so sorgsam gehandelt und das externe Gutachten einholen wollen. Neben Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen steht auch Justizminister Heiko Maas weiter in der Kritik. Die Berliner Staatsanwaltschaft prüft Strafvereitelung im Amt. Eva Högel, die SPD-Obfrau im NSU-Untersuchungsausschuss, verteidigte Maas in dieser Sendung. Für Strafvereitelung im Amt gibt es überhaupt keinen Grund. Also das ist völlig aus der Luft gegriffen. Und wenn ich das mal so offen sagen darf, großer Quatsch. Denn Strafvereitelung im Amt ist immer nur dann einschlägig, wenn jemand unmittelbar mit Ermittlungen betraut ist als Amtsträger. Herr Maas hat als Bundesjustizminister ein externes Weisungsrecht gegenüber dem Generalbundesanwalt. Das ist was völlig anderes. Und er hat Ermittlungen hier überhaupt nicht behindert oder gestoppt oder sonst was. Im Übrigen läuft das Ermittlungsverfahren ja noch. Und die Generalbundesanwaltschaft muss dann natürlich auch prüfen, wie das fortgesetzt wird oder ob das eingestellt wird. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Eva Högel hier bei uns im Deutschlandfunk. Mehr als zwei Jahre vor der nächsten Bundestagswahl diskutiert die SPD wieder darüber, ihre Mitglieder in einer Urwahl über den Kanzlerkandidaten abstimmen zu lassen. Der frühere Parteivorsitzende Rudolf Scharping sagte dazu heute hier im Deutschlandfunk: Eine Urwahl und die Mitgliederbeteiligung, das ist eine sehr, sehr gute Tradition in der SPD. Es setzt allerdings voraus, dass man etwas zu entscheiden hat. Das heißt in diesem Falle, mindestens zwei Kandidaten. Solche Vorschläge habe ich nicht gehört. Also kann man diejenigen, die jetzt leichtfertig dahin plappern und damit der SPD ein Sommertheater möglicherweise bescheren, nur auffordern, entweder den Mund zu halten oder eine Kandidatur bekannt zu geben.